Ich verschwende niemals wieder Zeit an die falsche Frau, von der ich sowieso nichts hab. Ich bin einfach glücklich mit dir, denn du bist bei mir, indem du mich gefunden hast. Und endlich muss ich mir auch nicht mehr die Frage stellen, ob es dich in meinem Leben gibt. All die Jahre hab ich nach so einer wie dir gesucht, mit der alles perfekt zusammenpasst. Ich weiß noch ganz genau, wie er war, der erste Kuss. Weiß auch noch, wieso ich immer hinten saß im Bus. Wusste schulspezifisch wenig, alles braucht eine Weile. Darum kommt bei mir das Beste sowieso immer zum Schluss. Wir beide haben eine Chemie, die gibt es in keinem Labor. Wärst du Alkohol, dann wär ich einfach jeden Tag berauscht. Liebe all unsere Gespräche, mit dir geht es steile Porno. Bist nicht irgendeine, nein, hoffentlich mal meine Frau. Du magst die Macken, die mich zu dem Menschen machen, der ich bin. Ich mag die deinen, deshalb bist du für mich wie der Hauptgewinn. Du bist mein Jackpot, den ich erst nach Jahren wieder fand. Und bist du die Prinzessin, Baby, dann bin ich ab jetzt dein Prinz. Die Zeit mit dir ist jedenfalls das höchste Gut, das ich besitz. Deshalb werde ich für uns nicht das Beste, sondern alles geben. Will mit dir zusammen sein und niemals wieder eine Bitch. Sorry, Girls, keine Chance, ich hab die richtige im Leben. Ich verschwende niemals wieder Zeit an die falsche Frau, von der ich sowieso nichts hab. Ich bin einfach glücklich mit dir, denn du bist bei mir, indem du mich gefunden hast. Und endlich muss ich mir auch nicht mehr die Frage stellen, ob es dich in meinem Leben gibt. All die Jahre hab ich nach so einer wie dir gesucht, mit der alles perfekt zusammenpasst. Jeden Morgen steh ich auf und sehne mich nach deiner Nähe und kann es kaum erwarten, bis ich dich bald sehe. Ich bin sowas von verrückt nach dir. Ich bin sowas von verrückt nach dir. Sobald ich dich nochmal erwähne, könnte dir den lieben langen Tag nur sagen, wie ich fühl. Bist so hot, dass jeder Stern neben dir einfach verglüht. Ich weiß, dass wir vielleicht am Anfang des Kapitels stehen, aber unser Buch sollen irgendwann die Kinder sehen. Ist so, Babe, du gibst mir die Motivation, wenn jemand anders sieht. Ich glaube, ich hab mich gerade in dich verliebt und kann dir nicht beschreiben, wie du mich in deinem Band ziehst. Ich bin so happy, wenn du neben mir liegst, mir deine Hand gibst, um mir zu zeigen, dass es im Moment nichts Schöneres gibt. Wenn wir zusammen sind, ist die Welt da draußen fiktiv. Ich weiß nur eines, dass ich das mit uns ganz sicher nicht versieb, solange bis ich irgendwann mal mein Auge verschließ. Ich verschwende niemals wieder Zeit an die falsche Frau, von der ich sowieso nichts hab. Ich bin einfach glücklich mit dir, denn du bist bei mir, indem du mich gefunden hast. Und endlich muss ich mir auch nicht mehr die Frage stellen, ob es dich in meinem Leben gibt. All die Jahre hab ich nach so einer wie dir gesucht, mit der alles perfekt zusammenpasst. Ich verschwende niemals wieder Zeit an die falsche Frau, von der ich sowieso nichts hab. Ich bin einfach glücklich mit dir, denn du bist bei mir, indem du mich gefunden hast. Und endlich muss ich mir auch nicht mehr die Frage stellen, ob es dich in meinem Leben gibt. All die Jahre hab ich nach so einer wie dir gesucht, mit der alles perfekt zusammenpasst.